Sophia, nun komm, wir sind allein. Ich schlafe nicht mehr mit dir, wenn du zu feige bist, öffentlich für die Vierer einzutreten, denen ohne dein Machtwort der Scheiterhaufen droht. Wenn aber wirklich Hexen unter denen sind... Ach, gibt keine Hexen! Doch dir nicht klarzumachen, dass eine ihren Mann vergiften kann oder will, ohne Hexe zu sein. Und hat sie das getan, muss sie geköpft werden, doch nicht verbrannt. Herr Dr. Luther, als eingesperrte Nonnen haben ja auch Käthe und ich geglaubt, es gäbe Hexen. Doch seit wir auf freiem Fuß sind, wissen wir, nur zu viel Einsamkeit und Askese, wieder natürliche, macht, dass man an Hexen glaubt. Immerhin solltet ihr Mädchen nicht übersehen. Bin Theologe, kein Justiziar. Kommt mir doch gar nicht zu, mich in weltliche Prozesse zu mischen. Und richtig so. Denn wohin führte das? Reden wir Theologen ins Weltliche, reden folglich Juristen auch ins Göttliche hinein. Tut mir leid, kann für die Angeklagten nichts tun. Abgesehen davon muss übermorgen nach Eisenach. Ha! Hüte dich vor dem Menschen, dessen Gott im Himmel ist. So, nach Eisenach musst du plötzlich. Kein Wort hast du bisher davon gesagt. Musst wissen, Sophia, gibt überhaupt keinen Grund, dass er abhaut nach Eisenach. Ausgerechnet, wenn vermutlich Unschuldige ihn in Wittenberg bräuchten, vom Feuertod bedroht. Luther schweigt, beschämt. Tatsächlich hat er keine Hand gerührt, sich durch eine Reise vor der Pflicht gedrückt. Die drei Frauen wurden tatsächlich in Wittenberg verbrannt. Deine Reisesucht, Martin, ist ohnehin so albern wie jede Sucht. Musstest du 14 Tage nach Konstanz pilgern, nur um dort das Überflüssigste zu erörtern, ob das Abendmahl Christi Leib ist oder nur bedeutet? Das kann ich nicht glauben, Herr Doktor. Ja, ich fuhr zum Konzil. Doch wenn Käthe spricht, und auch du, das sei bedeutungslos, ob uns am Tische des Herrn Christi Leib de facto beschert wird oder nur symbolisch... Davon verstehe ich nichts. Verstehe nur, ihr streitet um des Propheten Bart. Und ich will ihn nicht verstehen, seinen scholastischen Dreck. Männer benutzen aber oft so Zweckloses zum Vorwand, sich vor Nächstliegendem zu drücken. Was nächstliegender als anprangern, dass man Unschuldige ermorden will? Menschen verbrennen, die so wenig Hexen sind wie du, Sophia und ich. Drückst du dich weg nach Eisenach, dann schlaf mit einer deiner anderen. Nicht mehr mit mir. Sie lässt ihn stehen und rennt in den Garten. Sein Gesicht zeigt, er gibt Käthe recht. Resignierte Handbewegung. Der tapfere Streiter in der Öffentlichkeit ist wie alle seinesgleichen überfordert und schon deshalb vor Frauen ein müder Feigling. Pause.